Und jetzt findet der letzte Schichtwechsel langsam mal statt. Und das heißt, die letzte halbe Stunde, die ihr jetzt hört, die gehören Woody. Nicht zu verwechseln mit Woody van Eyden. Woody van Eyden ist ein Holländer. Woody kommt aus Berlin. Ein echtes Berliner DJ-Urgestein. Und die letzte halbe Stunde hier von unserer Live-Übertragung gehört ihm. Einzig und allein. Hört rein, der lässt es nochmal richtig krachen, der Junge. Und wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, gegen Ende von der Live-Übertragung, so kurz vor 5, sage ich euch dann noch, was euch morgen Abend alles erwartet. Denn wir sind natürlich morgen Abend wieder mit Maximal live auf Sunshine Live von der Nature One. Hier mit einem riesen, mega Line-Up. Die Party geht weiter, die Nature One. Und was euch morgen alles erwartet, verrate ich euch dann in etwa 20 Minuten. Sunshine Live. Your Global Player. Global Player. We'll be right back.

Maximal live von der Nature One. So, wir gehen ganz langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Timon ist immer noch nicht zurück, der liegt noch lustig weiter auf dem Energy Floor, aber morgen Abend ist er wieder mit dabei. Denn morgen Abend sind wir natürlich auch wieder live für euch auf der Nature One hier und dann lassen wir es wieder richtig krachen. Ich denke mal, dass heute Abend war die perfekte Einstimmung für euch. Und es geht natürlich weiter. Also im Augenblick ist es so, die Leute verlassen schon zum großen Teil das Festivalgelände, denn um 6 Uhr ist hier Schicht. Also es geht wirklich nur noch eine Stunde weiter. Die letzten großen Acts legen auf. Woody habt ihr jetzt bei uns gehört die ganze Zeit. Das heißt die ganze Zeit, die letzte halbe Stunde. Auf dem Century Circus hat Kari Leckebusch aufgelegt. Der legt auch bis 6 Uhr auf. Und danach geht natürlich die Party weiter auf dem Campingplatz. Denn da gibt's jede Menge richtig fette Beatboxen, die da aufgebaut sind. Viele Leute haben ihre Autos nachgerüstet, damit da die Party weitergehen kann. Da wird in den ganzen Morgen reingefeiert, den ganzen Tag durch. Und abends wird dann wieder aufs Festivalgelände gewechselt. Und um 18 Uhr ist dann wieder Einlass und um 20 Uhr sind wir für euch schon wieder drauf. Und dann haben wir folgendes Line-Up für euch. Wir übertragen morgen auch wieder hier vom Open Air Floor. Und dann hört ihr noch eine halbe Stunde Afrika Islam morgen Abend, Tilman Uhrmacher, dann live Tanit und Takraf, Timo Maas, freuen wir uns sehr drauf, Northern Light, ein Durchstarter aus Erfurt live, Tom Novi wird auf unserem Floor sein, Mike van Dijk wird es live zu hören geben, dann er ist da, Mauro Picotto morgen Abend und die Zweiraumwohnung werden wir auch noch live mitnehmen. Also es wird richtig fett werden morgen Abend und wir hoffen, entweder ihr seid morgen Abend hier mit uns und feiert mit uns kräftig oder aber ihr tackert eure Ohren natürlich an die Lautsprecher und hört uns ein bisschen zu morgen Nacht, denn da übertragen wir dann auch wieder von 20 Uhr bis 5 Uhr, da wird Tilman auch wieder mit dabei sein. Naja, und jetzt heißt es hier ein bisschen sauber machen am Thunderdome. Da riecht es auch schon leicht nach Urin, weil die Holländer wieder mal die Toiletten nicht gefunden haben. Aber das sind wir von denen gewohnt und das muss, glaube ich, auch so sein. War wirklich eine Riesenparty. Und wie gesagt, wenn ihr die Nature One noch nicht erlebt habt, dann solltet ihr wirklich euren hübschen Hintern vielleicht mal morgen Abend noch hierher bewegen, denn es lohnt sich wirklich. Es ist ja nicht nur so, dass ihr einen Haufen Mucke geboten bekommt. Es ist ein Riesengelände außenrum. Es gibt Bungee-Jumping, es gibt Hubschrauberflüge. Es ist eigentlich ein riesengroßes Techno-Familienfest, was hier stattfindet. Und wer es noch nicht gesehen hat, der sollte sich es unbedingt reinziehen. Und Wetterprognosen für morgen sind zumindest gut genug, sodass wir wirklich eine richtig fette Party haben können. Also, 2 Minuten könnt ihr noch Woody hören. Wir klinken uns aus hier vom Festivalgelände und melden uns dann morgen Abend um 20 Uhr pünktlich wieder, wenn es dann wieder heißt Maximal Live von der Nature One. Ciao. RWR 1 Maximal Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. We'll be right back. Sunshine Live. Wir sind unter euch. News. 5 Uhr.